Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier kommt der Mann, der heute schon zwei Frösche über die Straße getragen hat. Hallo René. Ja, hallo und herzlich willkommen an den digitalen Empfangsgeräten zu der 44. Ausgabe. Heute am 22.10. 44, Mann, bin ich erleichtert, deine Stimme zu hören und dich zu sehen. Danke Stefan, es geht mir ganz genauso. Aber wir haben heute auch wieder einen Experten mit dabei. Heute mit dabei der Experte für Korrespondenz aus dem Krisengebiet. Hallo Marc. Servus miteinander. Ich grüße euch. Hallo. Ah, aus diesem Krisengebiet. Verstehe. Ja, beste Grüße aus Neukölln, dem Krisengebiet im Krisengebiet Berlin. Ja, so ist es. Aber mittlerweile haben wir ja zwei Wochen weiter und naja. Ist es denn besser geworden? Wunderbar. Du hast uns alle mit eingefangen. Warum soll ich diese Suppe hier alleine auslöffeln? Ich habe sie vielleicht eingebrockt, aber jetzt müssen wir alle ran. Also man muss ganz klar sagen, ganz Berlin ist es jetzt und ganz Deutschland ja auch. Ganz Deutschland ist Krisengebiet? Ganz Deutschland, glaube ich, hat jetzt schon einen Gesamtinzidenzwert von über 50. Ja, so sieht's aus. Damit ist eigentlich, gilt für ganz Deutschland das Problem. Und jetzt müssen wir nicht mehr gucken, quasi wo wir hinfahren in Urlaub, was Risikogebiet ist, sondern wer uns noch nimmt. Ganz genau. Ja. Ja. Das heißt aber schon mal, wir sind bei einer Eroberungstour ausgeschlossen. Warum? Na, wegen dem Virus, das will doch keiner. Uns wird jetzt niemand überfallen, genau. Ach, ja, okay. Nur mit Mundschutz. Ja. Das heißt ja auch, dass wir eventuell wieder kurz vor einem Lockdown stehen. Ich fürchte es auch, ja. Lassen wir uns mal überraschen, Freunde. Für mich heißt die Devise volle Kraft voraus. Wir lassen uns nicht ins Boxhorn jagen. Wir haben die Nummer ja quasi schon einmal durch im Frühjahr. Was da jetzt auf uns zukommt, wird möglicherweise nicht so erfreulich werden. Aber ich denke, wir sind gut vorbereitet, auch mental. Wir werden das überstehen. Es wird ein Danach geben. Volle Kraft voraus. Ich habe gerade einen Artikel gelesen zum Thema Lockdown, dass der halt auch große Nachteile mit sich bringt. Und zwar, nicht nur die wirtschaftlichen. Man könnte ja sagen, komm, Lockdown, da bleibt jeder zu Hause, da ist gut, was soll da groß sein? Ne? Aber ein Problem ist wohl das Thema häusliche Gewalt, weil zu Lockdown-Zeiten, und da geht es speziell um Kinder, findet kein Monitoring mehr statt. Das sprich, dadurch, dass die Kinder zu Hause sind und nicht in der Kita oder in der Schule oder irgendwo, gibt es halt Fälle, die nicht auffallen. Ne? Wenn so ein Kind in die Kita kommt und hat blaue Flecken am Körper, dann wird sofort das Jugendamt eingeschaltet. Und genau diese Fälle oder diese Reporting-Arten fallen zu Zeiten des Lockdowns aus und die Kinder werden, und so stand das in dem Artikel, quasi unsichtbar. Ja, Und genau dieselbe Thematik habe ich schon im März, April irgendwie gehört. Also da scheint sich was zu wiederholen. Das wiederholt sich auf jeden Fall und natürlich wird immer wieder gesagt, auch von der Politik und von den Wissenschaftlern, man will unbedingt den zweiten Lockdown verhindern und wenn er kommt, will man den anders durchführen, zum Beispiel darauf achten, dass die Schulen nach Möglichkeit offen sind oder die Kitas, aber ob das so kommt, da habe ich so meine Zweifel. Schaut euch Europa an, meine Tschechien, unser Nachbarland, hat auch den Lockdown jetzt. Ganz, ganz weit landunter, ja. Ja, also das ist, glaube ich, unrealistisch zu glauben, wir schaffen das ohne Lockdown. Was ich nur damit sagen wollte, ist, dass es in jeder Situation immer Aspekte gibt, die man gar nicht auf dem Schirm hat und die halt auch, erst das Pendel schlägt halt in beide Richtungen aus, ne? Also es kann, also ich würde erstmal so sagen, ja, Lockdown kommt kein Thema, machen wir alle Homeoffice und gehen alle nur zum Einkaufen raus, haben wir alle schon mal hingekriegt, gehen dann in Gruppe spazieren um die Wiese, ne? Alles wie es im März, April gewesen ist. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Da steckt dann im Detail noch Dinge dahinter, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und ich habe neulich gelesen, nur weil es nicht unser Problem ist, oder wenn es nicht mein Problem ist, bin ich privilegiert. Genau, sowas in der Art. Ja, also letztendlich ist ja die Situation jetzt auch im Prinzip auf der einen Seite könnte man sagen, ist genau dieselbe Situation wie im März, aber auf der anderen Seite ja auch nicht, weil erstens sind die Zahlen viel höher, zweitens haben wir einen Lockdown schon hinter uns und deswegen ist die Wirtschaft ja schon geschwächt. Und deswegen hat man das ja auf Teufel komm raus versucht oder versucht es nach wie vor, irgendwie einen zweiten Lockdown zu verhindern, weil das könnte ein weiterer Sargnagel für die deutsche Wirtschaft sein. Da wird es ganz interessant auch zu beobachten, wie die Nachbarstaaten in Europa damit umgehen und wie sich das dort entwickelt, weil es könnte ein kleiner Blick in unsere eigene Zukunft sein. Ansonsten bleibe ich bei dem, was ich sonst immer gesagt habe, die Anzahl der Fragen bleibt größer als die Zahl der Antworten. Ja, das war ja auch ein gutes Zitat. Was mein Lieblingszitat von Mark, ne? Also in der Geschichte von Mark. Ich habe hier an der Wand so ein Foto von Mark hängen und da habe ich den Spruch raufgesprüht. Wir sollten den vielleicht mal, das ist ja ganz angesagt, auf den sozialen Medien, diesen Spruch mit Mark als Quotegeber mal in den sozialen Medien posten. Das werden wir mal machen. Sehr gerne. Dann wird er ja noch berühmter. Ich sehe meinen Namen in Leuchtbuchstaben. Ja. Schlagzeile bei Bild Online. Facebook, das wird in Facebook eine Runde. Hoffentlich ist er nicht zu anspruchsvoll. Das ist ihr der Tod mich. Eines jeden Zitats ist, wenn es zu anspruchsvoll ist. Aber wir werden es versuchen. Also haltet die Augen auf im Internet. Ihr werdet demnächst diesen sehr schlauen Spruch von Mark sehen, wie er sich wie eine Welle, wie ein Virus ausbreitet. Genau, zuerst der in den wird sozialen viral Medien. Gehen. Genau, wird viral gehen. Wir werden T-Shirts machen. Ihr werdet Poster und Postkarten damit haben können. Ihr könnt mich anrufen. Ich komme auch nachts vorbei und bringe euch das. Das ist alles überhaupt kein Problem. Die Werbetafeln in der Stadt werden den Spruch zeigen. Wir müssen vorher noch, Stefan, die Vertragsverlängerung mit Marc festmachen, dass die nächsten 15 Jahre gesichert sind. Ach so, okay. Du weißt, Knebelvertrag. Sonst ist er weg. Ja, sonst Knebelvertrag, ja. Mit seinem Spruch. Genau. Na, ein Aspekt wollte ich gerade noch anbringen, den möchte ich unbedingt nochmal nennen. Und ich glaube, letztendlich wird es auch so sein. Für mich ist die spannende Frage, wie lange hält unser Gesundheitssystem durch? Spätestens, wenn wir dort Engpässe haben, dann wird sich schlagartig, glaube ich, hier alles drehen und wenden. Na, wir haben ja im Frühjahr schon vorgesorgt. Ihr erinnert euch, dass sie irgendwie eine Messehalle umgebaut hatten. In Berlin. Berlin, genau. Und dann hieß es irgendwie, oh, brauchen wir jetzt doch nicht. Und wir alle schon so, boah, haben sie wieder Geld rausgeschmissen zum Fensterfeld und haben sogar schon überlegt, ob sie das Ding wieder zurückbauen, alles wieder einstampfen. Und momentan sieht es so aus, als ob wir es doch nochmal gebrauchen könnten. Und die ursprünglichen Pläne sahen ja auch vor, doppelt so viele Betten irgendwie zur Verfügung zu stellen, sprich eine zweite Halle nebenan irgendwie auch noch umzubauen. Das ist also alles in der Schublade. Ich denke, das könnte uns in die Hände spielen. Das könnte die Sache etwas abmildern. Auf jeden Fall. Bloß noch entsprechende Fachkräfte. Das, glaube ich, ist momentan das Hauptproblem. Ja, na klar, du musst natürlich auch nicht nur mit Patienten besetzen, sondern auch mit Pflegekräften. Genau, da ist das Bett, legen Sie sich hin, kurieren Sie sich aus. Genau. So funktioniert es ja leider nicht. Naja, und der Super-GAU ist halt wirklich, wenn du irgendwas hast, muss ja nicht Corona sein, du gehst in die Notaufnahme und die sagen, tut uns leid, heute sind Sie ja falsch. Und wenn wir schon gerade bei diesem Thema sind, irgendwie Corona und krank werden etc. und betreut werden müssen, wie sieht es denn bei euch aus mit Grippeschutzimpfung dieses Jahr? Die einen sagen, um Gottes Willen, das schwächt dich ja nur zusätzlich. Die anderen sagen, muss man auf jeden Fall machen, damit man keine Doppelbelastung für den Organismus heraufbeschwört. Wie haltet ihr es damit? Stefan? Ich will mich an deine Antwort orientieren. Gutes Stichwort, Marc. Absolut positiv. Ich habe die letzten Jahre habe ich keine Grippeschutzimpfung bekommen, weil ich es einfach irgendwie immer wieder verschwitzt habe. Also ich hatte keine Arzttermine und bin auch jetzt nicht extra dahin gegangen. Oder haben sich rausgeschmissen? Nee, das nicht. Aber in den früheren Jahren hatte ich auch schon Grippeschutzimpfung und dieses Jahr werde ich es auf jeden Fall tun. Und zwar nächste Woche habe ich einen Termin schon. Oh, sehr schön. Arzt. Also Stefan, du bist ja echt, jetzt hätte ich fast Spritzen-Junkie gesagt, aber du, also mit Spritzen hast es ja, also Blut abnehmen. Stimmt, war ich auch lange nicht mehr. Du lässt ja also nicht nur abnehmen, du lässt ja auch zuführen, finde ich gut. Die spritzen mir ja kein Blut. Nein, das ist schon klar, die spritzen dir da wahrscheinlich irgendwas anderes, spritzt man ja da. Antiviren. Oder so Zeug, was hilft halt. Genau. Ich bin mir da echt ein bisschen unsicher, weil prinzipiell sage ich immer, es ist ein medizinischer Eingriff. Mhm. Und bisher in der Geschichte meines Daseins habe ich alle Grippewellen überstanden. Ne? Ja. Möchte daraus jetzt keine falschen Schlüsse ziehen, deswegen bin ich für diese Diskussion auch sehr offen. Mhm. Bin mir noch nicht ganz klar, was die Vor- und Nachteile sind von einer Grippeschutzimpfung. Aber du hast da auch schon andere Impfungen bekommen. Nee. Hast du da genauso gedacht? Naja, was für andere Impfungen hat man denn bekommen? Mumps, Röteln, außer Tetanus. Masern. Masern. Ja, das ist alles zu Zeiten, wo ich nicht entscheidungsfähig war. Ach so? Aber so einige Sachen muss man ja immer wieder auffrischen, irgendwie ein paar Mal. Genau, und pass was auf, ich, jetzt, wenn, jetzt haben echt, wir... Wenn du jetzt irgendwie verreisen willst, dann brauchst du irgendwie Hepatitis-Impfung oder so. Ebola. Also im Moment kann man nicht mal in die Ostsee reisen, von daher ist das mit Hepatitis-Impfung nicht ganz so... Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, was habt ihr denn für Impfungen bekommen in der Vergangenheit? Ja, ebenso. Also ich habe Tetanus bekommen, als ich zum Bund wollte. Tetanus musste, kriegt man öfter, ja. Muss man auffrischen alle paar Jahre. Hm, mhm. Genau. Alle 10 Jahre. Hat mich sogar meine Ärztin mal angerufen, dass es jetzt wieder Zeit wird. Fand ich super nett. Was heißt super nett? Also es ist natürlich nicht ganz uneigennützig, weil daran verdient sie ja auch. Ich habe auch gerade überlegt. Zahlt doch die Krankenkasse oder nicht? Ja, aber an wen denn? Genau. Ey, wir machen halbe. Komm, ey, lass dir mal eine Tetanus-Impfung geben. Wir machen halbe. Ach komm, ihr nur wieder. Hallo, Wirtschaft, Kapitalismus. Aber wir hatten ja mal, Anfang des Jahres. Ist die Mauer gefallen, nur so zur Info. Ja, kommen wir gleich zu. Bin gespannt. Wir hatten doch im März, hatten wir doch auch die Diskussion, oder nee, das Thema im Podcast, denn seit März, war das dieses Jahr März? Ich glaube, es war seit dieses Jahr März, ne? Oder war es schon letztes Jahr? Gibt es ja die Pflicht in Deutschland, die Masernimpfpflicht für Kinder. Ja, okay. Wie stehst denn du dazu, René? Ich weiß gar nicht mehr, was du damals gesagt hast. Masern? Aber deine Kinder sind schon größer, deswegen. Da halte ich mich ganz klar an die allgemein bekannte Regelung. Bitte impfen Sie nur die Kinder, die Sie auch behalten wollen. Ach so. Mhm. Das war das, in der Redaktionssitzung hatte Marc zu mir gesagt, wir müssen einfach witziger werden, humoriger. Das war wahrscheinlich jetzt Renés Beitrag dazu, oder? Echt, wann hat er denn das gesagt? Ich war letztes Mal gar nicht dabei. Eben. Da war der Witz. Du siehst, wenn man es nicht zur Anweisung macht, dann funktioniert es bei mir besser. Ja. Also das werden wir uns mal merken. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich mich hier zu verhalten habe. Scheiße, jetzt wollte ich gerade so einen Röps hinterher schieben, aber es kommt einfach nichts. Du, es reicht schon, wenn du mit dem Kugelschreiber klickst. Ah, ja. Genau, das hört man schon. Das ist der stille Protest. Ich habe den extra zur Seite gelegt hier, aber ja, so ist das. Ich bin da völlig bei René, wir sollten es da nicht so ernst nehmen. Wir sind auch nur Menschen und wenn wir ein bisschen klicken oder mal rülpsen wollen, meine Güte. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere diesen Podcast hört und dabei währenddessen rülpst und frust. Glaubt es mir oder nicht? Genau. Richtig, wenn ihr das dürft, dürfen wir das auch. Also ihr dürft so jetzt so sieht es nämlich aus. Nein, am besten wir werden schon eine gewisse Etikette hier einhalten. Genau, wir zählen mal kurz runter von 3 auf 1 und dann dürfen alle mal kurz pupsen. Nee. Ich weiß aber nicht, was nach 1 kommt. Das kriege ich nicht hin. Kriegst du das auf Befehl hin? Nee. Naja, ich kann zumindest das Geräusch imitieren. Na, mach doch mal. Oh, der war, das klang nach Neulandgewinnung. Rote Beta. Oh. Okay, so, jetzt haben wir Niveau-Limbo, haben wir jetzt schon... Niveau-Limbo, sehr gutes Stichwort, ist nämlich so Jugendsprache, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Auch auf jeden Fall. Ach du liebe Zeit, das wird ja eine volle gepackte Sendung heute. Ich habe gerade das Gefühl, dass René vielleicht doch in das Konzept geguckt hat. Also wir müssen ja dazu sagen, René hat diesmal unentschuldigt gefehlt in der Redaktionssitzung. Nein, ich habe mich entschuldigt. Ja. Ja, nachher. Aber ich habe mich entschuldigt. So hat er das in der Schule auch immer gemacht. Alles gut, René ist wieder dabei. Und genau, selbst die Aufzeichnung heute stand ja so ein bisschen auf der Kippe, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich wollte so ein bisschen spannend machen. Ich dachte, die Freude ist bei euch einfach viel, viel größer. Ich lese da gerade so ein psychologisches Buch und hat funktioniert. Genau. Wir haben uns schon auf einen Dialog eingestellt. Ja. Genau. René hat uns nämlich vor der Sendung geschrieben, er hat zurzeit kein Internet. Ich kann euch auch sagen, wo das liegt. An dir? Nein, es jemand im Haushalt hier hat sich ein neues Telefon zugelegt. Und dieses Telefon bezieht jetzt natürlich erstmal alle Apps, die es so vorher hatte, übers Internet. In deinem Haushalt meinst du? Ja, was hast du verstanden? Ach so. In deinem Haus? Nee, Haushalt. Okay. In meinem Haushalt, weißt du? Ja. Ein Familienmitglied. Genau. Ja. Ah, ja, okay, okay. Das ist natürlich nicht besonders gut durchdacht. Da muss man auch mal wirklich, die starke Hand zur rechten Zeit bringt Ordnung rein und Sauberkeit. Sprich, man hätte wirklich mal sagen sollen, du, die Sache mit deinem Telefon, ist jetzt da die App runterladen. Das kannst du auch nach der nach oder der, noch besser, machen. Kleiner genau. Appell an Apple. Wie wäre es denn, wenn ihr einfach so einen LAN-Stecker an dieses Telefon baut, dann geht das alles ein bisschen schneller. Ist das so? Ja, wenn der WLAN-Router nicht mehr zulässt. Seit wann hat denn ein Smartphone eine feste Verbindung mit dem Internet? Ein LAN-Stecker wäre doch mal geil. Könnte man mal bauen. Komm, wir werden jetzt zum Maker und löten und sowas. Ich habe neulich was sehr Cooles gesehen, also jetzt gerade erst vor wenigen Tagen in einer Instagram-Werbung von Amazon. Und zwar ein Klinkenstecker mit Bluetooth-Funktionalität. Das heißt, du kannst, wenn du eine Stereoanlage hast und du möchtest diese Stereoanlage als Lautsprecher benutzen, dann steckst du diesen Klinkenstecker in die Stereoanlage und sendest dann an die Stereoanlage. Das ist eine ganz tolle Erfindung, weil letztendlich gibt es das doch schon mit USB. Aber als Klinkenstecker natürlich auch praktischer. Ein Klinkenstecker kannst du natürlich eine rotzige Uraltanlage nehmen, die sowas wie USB irgendwie noch gar nicht kennt. Genau. Und wo kommt dieser dann Stecker, rein? Bitte? Das ist doch Bluetooth. Ja, das ist Bluetooth. Das heißt, der Stecker empfängt das Bluetooth-Signal, was du von woanders her sendest. Genau, da musst du nur und den wandelt es um und leitet es dann in den entsprechenden Verstärker. Richtig, aber du musst dann natürlich mit dem Klinkenstecker an eine Stelle reingehen an der Stereoanlage, die auch ein einkommendes Signal versteht. Ach so, du meinst eigentlich. Also die Kopfhörerbuchse macht keinen Sinn, man muss wahrscheinlich ein Line-In sein oder so. Ja, Line-In. Ach so, ich habe gerade die ganze Zeit gedacht Line-Out, also Audio-Out. Nee, aber umgekehrt. Okay. Fand ich gut. Fand ich ein geiles Ding. Also. Ja. Schön. Gut. Wenn's. Warte mal. Ja, okay. Ja. Ich dachte gerade so an Autoradio. Aber da gibt's ja auch nur immer Kopfhöreranschluss und kein Mikrofonanschluss. Ja. Warum das auch immer? So warum geil. Bauen die keine Autoradios warum mit Mikrofonanschluss? Warum haben nur Polizeiautos nur Mikrofonanschluss? Warum genau. Hat nicht jeder normale Pkw? Warum hat nur der Krankenwagen so einen Funk? So, hallo, fahr doch mal einen Meter vor da. Ich möchte auch noch rüberkommen. Aber das wär's, wa? Genau, dann kannst du kurz Blaulicht einschalten oder so. Ich finde, wir sollten alle restlichen Themen der Sendung heute vergessen und uns mehr über diese Mikrofongeschichte unterhalten. Mikrofonie. Okay, war nur so ein Vorschlag. Aber im Ernst jetzt, ich beschäftige mich gerade mit Sägezahn, Dreieck und Rechteck. Wellenformen. Ja, genau. Sehr interessant. Und auch Sinuskurven natürlich. Und LFO. Um damit Klänge zu erzeugen. Ja. Interessantes Thema. Aber nicht in diesem Podcast. Immer. Für diesen Podcast haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Ach so, haben wir? Corona. Ich war nicht dabei am Montag. Ich gehe davon aus, dass ihr euch was ganz Besonderes habt einfallen lassen. Naja, wie also, immer. Wir können es mal so umschreiben. Oder kommen wir jetzt schon zum Witzbattle? Nein, noch haben wir genug Zeit. Marc hat sich ein neues Tier zugelegt oder neue Tiere. Was? Kleine, flauschige Hamster. Nein, hat er nicht. Habe ich das falsch gelesen? Ach, hier steht doch Hamsterkäufe. Verstehe nicht, nehmen wieder zu. Ach so, jetzt verstehe ich das. Stefan, jetzt verstehe ich. Das ist wie so ein alter Schlüpper, Stefan, der ist so ausgeleiert. An. Ja gut, der war richtig, richtig alt. Nein, den habe ich glaube ich schon mal in einer alten Folge. Den habe ich schon am Anfang von Corona den gebracht. Den hast du von deinem Urgroßvater wahrscheinlich. Na, bestimmt. Österreich-Ungarn sagen. So, liebe Leute, ich übernehme mal ganz kurz. Ja. Ihr wisst, ich bin nicht leicht erregbar. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das wissen wir aber, ich habe auch gelesen, dass das mit den Hamsterkäufen wieder zunimmt. Selbst in der Berliner Abendschau war es vorhin irgendwie zu hören, irgendwie, also dass die üblichen Verdächtigen sind tatsächlich wieder aus den Regalen irgendwie verschwunden oder zumindest dezimiert. Und liebe Leute da draußen, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie kann man nur so rotzedämlich sein? Lasst doch mal den Scheiß. Habt ihr aus dem Frühjahr nichts gelernt? Ich glaube, ich muss mich erstmal wieder beruhigen. Ja, bloß nicht aufregen. Ich finde es immer interessant, woher die Leute, ich höre es immer im Radio, dass wieder Hamsterkäufe angesagt sind und dann will ich losziehen und loslegen und dann ist man schon alles weg. Ich frage mich immer, was die Leute, die vor einem kaufen, was die für einen Radiosender oder was für einen Fernsehsender oder was für eine Zeitung die lesen, dass die das immer schon zeitiger wissen. Genau. Das wäre doch ein Slogan für eine Zeitung. Hier erfahren sie vor allen anderen, wenn Hamsterkäufe angesagt sind. Ja, diese Zeitung erscheint 10 Minuten früher. Das Hamsterblatt. Genau. Aber ich muss auch sagen, also mir geht's wirklich auch so. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber als ich in der Drogerie meines Vertrauens Anfang der Woche war, war das Regal für Küchenrollen und Klopapier leer. Ja, also war bei mir Anfang der Woche auch. Ja. Südberlin tauscht im Moment Klopapier gegen Tomatenmark. Nudeln. Aber jetzt der Unterschied zu Corona im Frühjahr. Jetzt kann man ja, und gerade René, du, Tipp, Ferien sind ja noch für deine Kinder, sammelt genug Blätter, es ist ja Herbst. Na? Ja, back to the roots. Oh, ne? Das ist jetzt ist ein Lifehack. Ja, Lifehack, Stefans Lifehack. Bio-Klopapier, die Kanalisation wird sich übrigens sehr, sehr darüber freuen. Ja. An. Wer wird sich freuen, der Proktologe? Nee, die Kanalisation. Ja, die ja. auch. Um Gottes und der Erdenwillen. Auf jeden Fall. Oh, oh. Ja, ich bin gespannt. Jetzt noch ein bisschen Katzenstreu hinterher, ey, dann kannst du damit Häuser oh, ja. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ich meine, was für Notsituationen gibt es bei Menschen? Du kannst... Na, dass das ganz dringend aufkommen ja, muss, das ist eine Notsituation. Aber was ist dann? Also dann deswegen horten die Leute Klopapier, damit sowas nicht passiert. Also auf jeden Fall haben die oft mal keine Angst davor zu verhungern. Naja, nee, aber jetzt ja das Problem, was ist denn, wenn dein Kühlschrank leer ist? Dann bestellst du eine Pizza. Dann alles kein Problem. Bist du gerettet. Was ist, wenn du Durst hast? Trinkst aus dem Wasser. Machst den Wasserhahn auf. Genau, richtig. Und was ist, wenn Klopapier alle ist? Dann bleibst du so lange sitzen, bis es fest ist. Da gehst du duschen oder so. Wenn du noch ja, ne, zum Beispiel. Marc, stell dir das nicht vor, bitte. Ey, stell dir das bitte nicht vor. Nein, Stefan, das ist eine mega geile Idee. Du brauchst doch nur sitzen bleiben und spülen. Und du müsstest ein bisschen absenken. Ja, gut. Kann nicht jeder. Passt ja nicht jeder rein. Aber wir fassen noch einmal ganz kurz zusammen, nur dass ich das mal auf die Kette kriege und für unsere Hörer da draußen. Wir wollen es einfach falls verstehen. Falls ihr es vergessen haben solltet. Also, da hatten wir also den ersten Lockdown und schon vorher fing das an mit den Hamsterkäufen und wir haben keine Nudeln, kein Klopapier, keine Küchenrollen, kein sonst irgendwas gekriegt, Desinfektionsmittel schon gar nicht. Und waren wir nicht alle der Meinung, oh, das geht irgendwann mal wieder vorbei und die dämlichen Leute, die werden ja daraus lernen. Jetzt blicken wir voller Schrecken zurück und stellen fest, die Leute sind ja noch viel dämlicher, als wir dachten. Davor habe ich am meisten Angst. Weniger vor Corona oder dass ich kein Klopapier kriege, sondern vor der Dummheit der Leute da draußen. Ganz ehrlich. Ja, aber vielleicht müssen wir doch noch 3-4 Mal Lockdown, vielleicht geht's dann irgendwann. Das zeigt doch auch ganz klar, dass das Vertrauen einfach nicht da ist. Wir können ja, ich habe eine Idee, wir können ja am Wochenende zu einer Demonstration aufrufen und jeder muss mindestens 5 Rollen Klopapier mitbringen. Aber mal ehrlich, Stefan, wie viel Klopapier, du als Einzelhaushalt kannst du vielleicht am besten messen, wie viel Rollen Klopapier braucht man in der Woche? Also ich habe gestern mal meine Vorräte geguckt, ich habe noch 2 Rollen Klopapier und eine Rolle Küchenrolle. So. Ja, aber wie lange reicht so eine Rolle? Also wenn, genau. Wenn ich überlege, wie oft ich für einen 3-köpfigen Haushalt eine Rolle, eine Rolle, eine einzelne Rolle. Eine Rolle, ja, von mir auch eine 2-3 Wochen, je nachdem, was man gegessen hat. Nein. Also ich würde sagen, also nach meiner eigenen Erfahrung, meine Freundin braucht ungefähr eine Rolle am Tag. Ich glaube, was? Eine Rolle eine Woche durch. Na, also, jetzt kommt es ja auch noch drauf an, wie ihr Toilettenpapier benutzt. Da gibt es ja 3 verschiedene Typen, habe ich mal gelernt, die ich zwar jetzt alle nicht mehr im Kopf habe, aber nee, seid ihr der Doppelabreißer zum Beispiel? Es gibt die Folder und zwei die Blätter nimmt. Cruncher oder so, ne? Die genau. Falten. Also ganz ehrlich, wenn ihr wissen wollt, wie ich Klopapier benutze, dann geht mal ins Internet und guckt mal nach Frauentausch, Toilettpapier. Da ist das sehr gut erklärt. Ich brauche nämlich nur ein Blatt, aber das Video müsst ihr euch mal selber raussuchen im Netz. Ach das, oh ja, hervorragend. Ich, das ist mein persönlicher Tipp und trägt auch unheimlich zum Klopapiersparen bei. Mhm. Also müssen wir schauen, irgendwie Toilettpapier, Frauentausch, das glaube ich sollte schon reichen, um dieses Video zu finden, wie man mit einem Stück Klopapier oder ein Zettel Klopapier sein großes Blatt. Geschäft verrichtet, ja. Aber ich habe noch ein Lifehack, habe ich. Wenn es nicht reichen sollte, ihr nur noch eine Rolle habt, ihr habt zum Beispiel 4-lagiges Klopapier. Auseinanderfutzeln oder was? Trennt die doch. Dann habt ihr 2x2 oder 4x1 Lage, geht ja auch. Aber mal ganz ehrlich, nochmal, um auf den Klopapierverbrauch zurückzukommen. Ich gehe regelmäßig einkaufen und also Klopapier kaufe ich super, super selten. Und wie gesagt, wir sind ein dreiköpfiger Haushalt. Also gefühlt reicht eine Packung Klopapier für einen dreiköpfigen Haushalt locker einen Monat. Also ich kann mich da auch super vertun, aber natürlich kann immer mal was sein, dass du faule Eier gegessen hast oder so oder irgendwas anderes, dann hast du halt einen höheren Verbrauch, aber man muss nicht, also gerade, da steckt mehr dahinter. Wenn du diese großen Packungen siehst, wo vielleicht 6, 8 Rollen drin sind, dann musst du nicht gleich 3, 4 Stück kaufen, also das verstehe ich immer nicht. Da, Stefan, ich bin mir sicher, da steckt viel, viel mehr dahinter, wir sehen es bloß nicht. Okay. Und Marc wird uns jetzt sagen, was das ist. Oder unsere Zuhörer. Unser Experte für Toilettenpapierverbrauch, Marc, bitte. Mr. VC. Die Geschichte des Toilettenpapiers ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Das hast du jetzt verwechselt. Toilettenpapier wird nämlich nicht nur für seinen ursprünglichen Zweck gebraucht, sondern kommt auch zum Einsatz, um sich nach dem Duschen die Ohren zu trocknen. Oder, ja denkt euch was aus. Und einzubalsamieren. Aber unbenutzt. Ja, das ist. Ich merke schon, diese Diskussion führt zu nichts weiter. Richtig. Wir sind eigentlich schon beim Punkt angekommen. Unterhalten wir uns doch jetzt bitte über kleine elektronische Gadgets, wie zum Beispiel Fitnessarmbänder. Weil Stefan hat nämlich ein neues. Und herzlich willkommen im Jahre 2007. Stefan, was für ein Fitnessarmband hast du? Na, ich muss dazu sagen, erstmal, wie es dazu gekommen ist. Und zwar hatten ja Marc und René zum Thema Bildschirmzeit in den letzten Folgen berichtet. Ja, jetzt zeigt jeder seine Uhr hier. Schön. Ja, genau. René hat eine haarige Uhr. Genau. Und ja, ich hatte schon immer mal überlegt, braucht man sowas nicht? Und dann gab es ja diesen Amazon Prime Day und da ist mir sowas entgegengeschmissen worden. Und dann habe ich das einfach mal gekauft und ausprobiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, nach 3, 4 Wochen mache ich es ja ab und dann brauche ich es ja nicht mehr. Weil warum? Tja, die Frage ist, was hast du erwartet? Ich finde schon mal interessant, also allein so, Schlafkontrolle, sowas finde ich zum Beispiel ganz gut. Wie schlafe ich? Ja, okay, wann habe ich Tiefen? Wann habe ich einen leichteren Schlaf? Sowas zu analysieren ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Schritte, ja, weiß ich nicht. Also ich komme am Tag so auf 5.000 bis 6.000 Schritte, habe ich festgestellt. Das ist gar nicht so verkehrt. Und wenn du aufstehst, sind es noch mehr? Ja, das hört sich nach Durchschnitt an. Richtig, genau, wenn ich das Bett verlasse, dann sind es sogar noch mehr. Die Wohnung, ja okay, so kann man es auch sagen. Nein, aber insgesamt hat es für mich wenig Nutzen. Kannst du uns die Marke sagen, die du hast? Das ist eine, steht hier leider nicht drauf, das ist total kurios. Steht nicht drauf. Diese Marke. Das ist die Marke, die es nicht raufdruckt. Ach nee, sieht man nicht. Die ist so hochqualitativ, die haben es nicht mehr nötig, ihr Logo raufzudrucken. Was ist denn? Ist es ich habe leider die Packung nicht mehr hier. Ich kann es kurz raussuchen, wenn ihr wollt. Ja, würde mich mal interessieren. Echt? Also, Fitnessarmband. Mich würde erstmal interessieren, was kann dieses Fitnessarmband überhaupt? Und könnte es nicht sein, dass du momentan noch in der J-Kurve der Benutzung neuer Gadgets bist, von der ich ja schon mal berichtet habe? Das heißt, am Anfang ist die Euphorie sehr hoch und dann fällst du in ein tiefes Loch und denkst so, was soll ich mit der Scheiße? Und dann muss man ein paar Wochen warten, damit sich's wieder einpegelt. Aber ich glaube, bei Stefan ist sie relativ tief jetzt schon. Achso, ja, aber ich glaube, bei Stefan hat es tief gestartet. Oder was? So. Nein. War von Anfang an nicht so doll, meinst du? Also bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja wie gesagt also eine Smartwatch, die ich eigentlich auch zum Laufen in erster Linie, ich benutze die mittlerweile nur noch, um auf die Uhr zu gucken und eben WhatsApp-Benachrichtigungen direkt am Handgelenk zu sehen, ohne die Hand aus der Hosentasche nehmen zu müssen. Genau, also genau das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied bei den Uhren, weil das kann sie nicht. Sie kann mehr Anrufe anzeigen, Nachrichten, aber jetzt so WhatsApp-Nachrichten zeigt sie nicht an. Und ehrlich gesagt finde ich es auch unpraktisch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, im Winter habe ich meine Jacke hier drauf, da kriege ich die Jacke gar nicht über die Uhr gezogen. Also da nützt mir das auch gar nichts. Da ist ja mein Handy viel greifbarer. Hm. Im Sommer sieht es vielleicht da anders aus. Wenn du im T-Shirt rumläufst oder so, dann brauchst du ja nur diese Armbewegung machen und siehst sofort alles. Aber ich glaube, das ist genau der Unterschied bei den Uhren, weil das ist ein Fitnessarmband und keine herkömmliche Watch, wie ihr sie habt. herkömmlich in Anführungszeichen. Ich muss noch einmal ganz kurz zu René zurückkommen, der gerade gesagt hat, das ist wunderbar, er kann seine Kurznachrichten auf der Uhr ablesen, ohne die Hand aus der Hosentasche zu nehmen. Das klingt nach einer Pilatesübung. Zweideutig. Das könnte durchaus sein. Zustand, wann hast du den Namen mittlerweile gefunden? Fitford. Fitford. Sag mir überhaupt nichts. Also, Fitford. Die Uhr zum Dickwerden. Was? Die Uhr zum Dickwerden. Genau, Fitford. Eine Einweg-Fitness-Tracker-Gadget-Uhr. Also, super. Ich frage mich halt auch, vielleicht könnt ihr das auch beantworten, wie ist das? Oder, also ich hatte am Anfang das Gefühl, wenn ich meine Uhr zum Beispiel zum Duschen ablege oder so, dann denkt die Uhr, ich schlafe. Oder die denkt, du bist tot, sei froh, dass sie nicht telefonieren genau. kann. Genau, ruf dann gleich bei der Feuerwehr an. Mach die Pulsmessung? Was? Oder Herzfrequenzmessung? Mach die Herzfrequenzmessung? Herzfrequenz, okay. Blutdruck misse. Auch interessant, ne, wie man heutzutage Herzfrequenz messen kann, mit so einem kleinen Chip von der Haut, auf der Haut. Na, beides kann sie, ja. Obwohl, ich Puls weiß nicht, ob das mittlerweile, was Blutdruck? Ich kann euch ja mal sagen, wie gerade mein Puls kann ist hier bei dem Aufnehmen. Wie kann denn die den Blutdruck messen? Wenn es euch interessiert. Aber dann müssen wir kurz warten. Also, muss ich mich mal kurz aufregen? Sag mal irgendwas Schlimmes. Nein, also ich denke mal, ich habe so, oh doch, 87, ne, ist schon für einen Ruhepuls. Da musst du mal so lange auf deinen Blutdruck achten. Ja, das ist übrigens auch eine Erkenntnis. Also die Apps, die es dazu gibt, die haben, glaube ich, auch riesige Qualitätsunterschiede, weil bei der App, die ich jetzt nutze, sehe ich zwar die Statistiken, aber ich kann nicht sehr detailliert reinscrollen. Das finde ich ein bisschen schade. Oder ich habe es noch nicht entdeckt. Das kann natürlich auch sein. Ich finde immer schade, dass du die Daten nicht abgreifen kannst. Dass viele Anbieter die Daten so in ihrer Umgebung gekapselt haben, wo ich schon Daten habe liegen lassen, als ich mein Gerät gewechselt habe. Also ich war ja vorher, wie hießen denn diese Fitness-Dinger, diese Runden ohne Display, was auch wie eine Uhr aussah, was man sich an der Hand gemacht hat. Hier im Oberarm. Oder? Auch schon am Handgelenk. Ich weiß, was du meinst, aber ich kenne den Namen nicht. War eine ganz berühmte, also war eine Zeit lang waren die, war das Fitbit gewesen schon? Fitbit sagt mir auch was, ja. Ja, Fitbit gibt's ja jetzt noch, jetzt sind die richtig, die Fitbits sehen ja jetzt mittlerweile fast aus wie Apple Watches, also mit richtig großen Displays. Gibt's da nicht ein Protokoll, ein Open-Source-Protokoll irgendwie, was die Uhren unterstützen müssen? Na, ich weiß nicht, wie interessiert die Hersteller da sind. Also ich glaube, die Daten, die gehen halt zu denen und dann ist gut. Und dann hast du, wie du schon sagst, ich kenne das von TomTom, die sind halt sehr begrenzt die in der Auswertung dann. Das ist immer gefühlt, als wenn man sich nur für diesen jetzigen Moment, die letzte Woche oder so interessieren kann. Ja. Ist das ein Glasstrohhalm, Marc? In der Tat. Und ich nehme heute kein Alkohol zu mir, weil ich einfach vergessen habe, mir ein Eierlikör neben die Tastatur zu stellen. Aber hier einen selbstgemachten Smoothie genieße ich gerade. Mit Erdbeer, Mango, Brombeer. Oh, schlürf doch mal in den Strohhalm, damit wir ein paar Geräusche haben. Gut, dann machen wir jetzt alle hier Trinkpause ganz kurz. Los, jeder nimmt seine Flasche und trinkt kurz was. Aber denk dran, nicht auf die Technik kleckern. Genau. Hättest du es nicht früher sagen können. Ja. Kurzschluss. Damit sind wir jetzt gestärkt. Nein. Ist ja wie in der Kita hier, so Trinkpause. Kurze Pause, ich brauche einen frischen Computer. Genau. Ja, besser als eine frische Hose. Also, Thema Kita sind. Ein Pluspunkt von diesen Uhren ist ganz klar die lange Akkulaufzeit. Also über eine Woche. Ich habe das Ding jetzt 4 Tage am Laufen und bin bei gerade mal 80%. Ein LCD-Display oder OLED? OLED ist das, glaube ich. Ne? Also und farbig. Was auch gut ist, die Uhr hat einen internen Speicher. Das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit per Bluetooth verbunden sein mit der Uhr. Und in meinem Fall ist es sogar so, dass der Bluetooth und Standort haben will. Sonst startet die App nicht. Was ich auch ein bisschen link finde. Weil wozu braucht er meinen Standort eigentlich? Die Uhr wird wissen, warum. Zeichnet die auch GPS-Daten auf? Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht für die Schritteerkennung. Aber wenn sie einen Stand, wenn sie einen Standort haben will? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich den Standort nicht aktiviere, lädt die App nicht. Also muss mir mal angucken. Habe ich noch nicht gehört. Diese sagt mir nichts. Die gibt's ja mittlerweile dann auch, also jetzt nicht von der Firma, die du hast, Stefan, Tausende. Von anderen Firmen so für Kinder, ne, dass du dann als Eltern die Möglichkeit hast, zu gucken, wie gut schläft dein Kind. Und das finde ich echt interessant, muss ich ehrlich sagen. Also das hätte mich mal interessiert, aber wie gesagt, jetzt weiß ich es und letztendlich braucht man es dann nicht mehr. Ist dieser Hype des Self-Monitorings nicht schon vorbei? Ist gerade zumindest in so einem Tief. Man kriegt davon irgendwie nichts mehr mit. Ja, der Hype ist abgeflaut. Also vielleicht ist es aber auch nur, weil wir so die Early Adapter sind, dass wir das jetzt nicht mitkriegen. Also Stefan steigt jetzt anscheinend erst so richtig ein. Und dann wieder aus? Ja, wahrscheinlich. Ja. Nein, also ich bin halt am Überlegen, ob man es mit einer etwas teureren Uhr mal probiert, ob da die Daten anders sind, ob da vielleicht die Qualität auch anders ist. Aber ich glaube so richtig, ich brauche es glaube ich nicht. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle kommt eine Meinung von Marc. Wer billig kauft, kauft doppelt. Das haben wir glaube ich schon mal irgendwann gehört. Das hatte deine Oma gesagt. Und die hatte schon recht. Zum Thema Nachhaltigkeit. Ja. Aber wie gesagt, ich habe es ja nur durch Zufall am Prime Day bekommen. Überleg mal, du bist wie eine Marionette steuerbar. Ja, jetzt haben wir genug Werbung für Amazon gemacht, genau. Aber es gibt natürlich auch bald den schwarzen Freitag, darf man auch nicht vergessen. Den gibt es ja nicht nur bei Amazon. Oder fällt der aus dieses Jahr? Natürlich nicht. Auch der schwarze Freitag ist ja ungefähr sowas wie Halloween, Importware aus den Staaten. Ja, aber wir wissen ja, wie das in Deutschland mittlerweile adaptiert wird. Jeder große Elektrohandel oder auch Supermarkt macht da irgendwas mit. Darf es nur nicht Black Friday nennen. Überleg mal, warum. Meistens beginnen die Sonderaktionen am 1. Januar und gehen bis zum 31. Dezember. Aha, okay. Und kurz vorher nochmal die Preise hochsetzen, damit man dann auch einen guten Discount geben kann. So sieht es nämlich aus. Ja, genau. Alles Augenwischerei. Hier zum Thema Prime Day. Ja, ich hatte, da ging es um eine Kamera in meinem Bekanntenkreis. Diese Kamera wurde angepriesen für ursprünglich 1200 Euro Originalpreis, runtergesetzt auf 800 Euro. Das sind 400 Euro Ersparnis. Ja, ein Drittel weniger. 33%. Wenn man mal ein bisschen darin rumstochert und sich das genauer anguckt, stellt man fest, dass die angebotene Kamera von 2016 war. Das Nachfolgemodell ist schon am Markt. Das Nachfolgemodell kostet 1200 Euro. Der Originalpreis der Kamera, die da zum Verkauf stand, war auch 1200 Euro. Das ist natürlich nachvollziehbarerweise nicht mehr der aktuelle Straßenpreis. Ne? Das heißt, der Straßenpreis, ich hatte mal ein bisschen geguckt, lag so bei 900 bis 1000 Euro. Und dann wird aus so einem 400 Euro Discount auf einmal nur noch ein 100 Euro oder 200 Euro Discount verbunden mit einem notwendigen Abverkauf. Ne? Also zu sagen, komm hier, schnell noch die alten Geräte loswerden. Es ist lagerleer. Naja, wie willst du, wenn eine Nachfolger schon gibt? Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Über aller Augen. Ja, möchte nicht sagen, dass es auch nicht auch eine Win-Win-Situation sein kann, weil natürlich kann es sein, dass jemand sagt, wow, hier, wenn ich 200 Euro sparen kann, dann das tut mir schon mal gut. Und dann bin ich auch fein damit, wenn ich ein älteres Modell hole. Ja, bei dem Hersteller ist aber es trotzdem in betrügerischer Absicht, irgendwie da falsche Tatsachen vorzutäuschen, ist natürlich Es wird falsch dargestellt. Es wird komplett falsch dargestellt, ja. Er muss noch ein bisschen aufpassen, ne? Also wenn irgendwas billig scheint, gucken. Ja. Immer gegenchecken. Genau, und ich finde zum Beispiel bei Amazon finde ich das ganz praktisch, weil wenn ich auf dem Artikel bin und es gibt ein neues Produkt, dann steht es ja meistens da und das finde ich eigentlich ganz hilfreich. Ich habe neulich bei Amazon sogar gesehen, da stand da, Sie können diesen Artikel bei folgendem Anbieter noch günstiger kaufen, also bei folgendem Amazon-Verkäufer. Na, da fragt man sich auch, oh, wie nett ist denn da Amazon, dass sie statt selber in den Verkauf zu gehen, einen anderen Anbieter anbieten. Ich glaube aber, dahinter steckt ganz einfach, Amazon verdient ja mit, wenn ein anderer Anbieter verkauft und Amazon hat den Stress halt nicht, ne? Ja. Also, es ist nicht so, dass euch Verkäufer nicht auch gute Dinge tun wollen, aber man sollte immer im Hinterkopf haben, Verkäufer sind die Verkäufer. Die wollen Geld verdienen. Die wollen Zeug verkaufen. Ja. Kurzer Exkurs nochmal irgendwie zu meinem super leckeren Smoothie. Also der ist natürlich nur so halb selbst gemacht. Also wir nehmen die Früchte schon und packen sie selber irgendwie in diesen Crusher und bereiten uns das zu. Aber die Früchte selber, das ist dann irgendwie so Tiefkühlware irgendwie aus dem Supermarkt. Mal die eine oder andere frische Frucht dann noch mit bei. Nichtsdestoweniger sehr lecker und auch sehr gesund. Aber es gibt doch erhebliche Qualitätsunterschiede schon bei diesen Tiefkühlfrüchten tatsächlich. Da steht immer drauf, irgendwie ausgezeichnete Ware aus der Region, und dann kaufst du das Zeug und stellst fest, oh, die Brombeeren, die sind so sauer, die kriegst du irgendwie ohne Süßungsmittel irgendwie gar nicht runter. Und seitdem stelle ich mir die Frage bei diesen wahnsinnig vielen ausgezeichneten Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Gebrauchs, wer zeichnet eigentlich die Auszeichner aus? Sehr gute Frage. Die Frage ist nicht nur, wer zeichnet die Auszeichner aus, sondern wer zeichnet die überhaupt aus? Ja, ja. Weil auch die Auszeichner sind ja manchmal fragwürdig. Ganz du, genau. Wusstest du, dass wir als Podcast das Siegel haben, bester Berliner IIDI-Podcast? Ja. Wow. Bester Podcast, wo René und Stefan und Marc drin auftauchen. Ich glaube, wir belegen sogar die ersten drei Plätze. Ja. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das waren sogar die ersten 10. Apropos Berlin, wollen wir nicht mal wieder ein Berlin-Thema hier reinbringen? Ich muss mal gucken, ob ich noch was auf dem Schirm habe. Das kannst du machen, aber in der Zeit bieten wir unseren Hörern mal ein bisschen Musik, oder? Gibt es denn was zu hören? Ich habe das Streitgespräch vorhin nicht mitbekommen. Es gibt was auf die Ohren. Ja. Lasst euch überraschen. Genau. Jetzt bin ich gespannt. Bis gleich. Ja, das war die Pausenmusik. Wer das genau war, erfahrt ihr in den Shownotes. Lohnt sich da mal reinzuschauen. Wir wissen es einfach nicht. Und Marc hat auch die Pause genutzt, um der Katze ein paar Streicheleinheiten zu geben. Da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Aber so ist es halt. Bin halt keine Katze. Okay, Stefan, dann weiß ich schon, was beim nächsten Zusammentreffen passiert. Ich wollte gerade sagen, lass dir ein Fell wachsen und komm her. Okay. Aber das ist kein Problem. Übrigens, was mir in der Pause gerade aufgefallen ist in Bezug auf die Katze, die Katze heißt Mausi. Das ist richtig. Warum heißt die Katze Mausi? Warum nicht? Ist ein guter Katzenname. Seine Freundin heißt auch Mausi, stimmt? Nee, die heißt nicht Mausi, aber ich nenne sie Mausi. Siehste? Ist doch viel einfacher. Da habe ich die ganze Wohnung voller Mausis. Ja. Die kann ich alle streicheln. Genau. Ja, wir hatten ja vor der Pause kurz angesprochen das Thema. René lacht jetzt gerade. Entschuldige, ich habe mich gerade auf Witzbattle vorbereitet. Ach so, okay. So macht der René das, ne? Während der Klausur lernt er. genau. Wir wollten ja ein bisschen Berlin-Bezug wieder haben. Und da hat Marc ein wirklich interessantes Thema, weil es geht mir ja auch so. Man sieht ja so, wenn man so in die Stadt geht, den Kiez verfolgt. Und ja, es ändern sich halt Sachen. Und leider nicht immer zum Guten. Das mit dem Berlin-Bezug ist natürlich auch nur relativ zu sehen. Wir sind ein Berlin-Podcast und ja, ganz genau. Das Phänomen gibt es höchst vermutbar überall. Und vielleicht ist es auch eine sehr selektive Wahrnehmung irgendwie meinerseits. Es geht um Folgendes. Ich wollte mich hier einfach mal äußern zum Thema, was ist eigentlich aus meinem Berlin geworden, aus meinem Kiez, in dem ich aufgewachsen bin. Da gab es den einen oder anderen Laden, der ist nicht mehr da. Und da gab es einen Club, den gibt es auch nicht mehr. Die Kneipe ist nicht mehr da und der Friseur ist nicht mehr da. Ganze Gebäude verschwinden. Und ja gut, es gehört vermutlich zum Älterwerden, dass die Abschiede nicht weniger werden. Nicht nur Freunde und Bekannte irgendwie, von denen man Abschied nehmen muss, sondern offensichtlich nicht nur von einzelnen Institutionen, sondern ganze Stadtteile ändern sich einfach gefühlt irgendwie so schnell, dass ich wirklich manchmal das Gefühl habe, ich bin hier aufgewachsen, ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, hierher zurückzuziehen, zu meinen Wurzeln zurückzukehren, weil ich kenne hier nichts und niemanden mehr. Bist du jetzt von deinem Kiez in Neukölln oder? Nee, ich bin aufgewachsen in Steglitz. In Steglitz. Und der Aufhänger. Hi, Nachbar. Ja, hi. Tempelhof Schöneberg ist ja ums Eck. Und um Steglitz herum. Der Vorort. Nee, nicht wirklich. Pass auf, der Aufhänger war ein konkreter Vorfall, nämlich das Gugärtchen in Steglitz. Das ist eine kleine, in einer kleinen Seitenstraße, schräg hinterm Forum Steglitz, dem alten Hertie am Walter-Schreiber-Platz, wem das was sagt und der aus dieser Ecke kommt. Kennt man das noch? Ja. Gibt's auch nicht mehr. Was gab's denn noch? Quelle-Kaufhaus und was gab, das müssen wir mal zusammentragen, was früher alles gab. Ja, möglicherweise. Woran erinnern wir uns noch? Und dieses Gugärtchen hat also wirklich nach gefühlten 40, 50, 60 Jahren irgendwie jetzt geschlossen. Ich nehme mal an, Corona-bedingt. Das war so eine Institution. Das habe ich schon gekannt, als ich laufen gelernt habe. Ja, und man hat immer das Gefühl, so eine Sachen, die würden wie die Pyramiden noch in tausenden von Jahren da stehen. Ja, vielleicht mit wechselnden Betreibern. Aber das waren eben Institutionen. Das waren so unveränderliche. Das hast du gesehen in der Ferne und hast gewusst, bupp, jetzt hier bin ich zu Hause. Selbst der Steglitzer Kreisel ist nicht mehr das, was ich in Erinnerung hatte. Aber Marc, das ist ja, ich würde es jetzt mal nicht Corona in die Schuhe schieben, nicht weil ich Corona in Schutz nehmen will, sondern weil ich der Meinung bin, dass sich Dinge zwangsweise verändern. Also das kann man auch vor Corona bei vielen vielen Kiezen das beobachten. Ne? Prenzlauer Berg ist auch nicht mehr das, was es mal war. Kreuzberg ist nicht mehr, was es mal war. Ja, und kurz noch kleiner Fakt zu Hertie. Also Hertie gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Hertie. Wisst ihr, warum Hertie heißt? Nee. Das ist die Abkürzung aus dem ursprünglichen Kaufhausnamen. Und zwar gehörte der Hertie vor der Machtergreifung der Nazis Hermann Tietz. Und Hermann Tietz war ein jüdischer Kaufmann und sämtliche jüdischen Geschäfte wurden ja dann einfach weg. Enteignet. Ja, quasi. Und beim Hertie ist tatsächlich so, dass aus diesem Kaufhaus Hertie dann einfach Hermann Tietz, also aus Hermann Tietz Kaufhäusern wurde dann Hertie. Teil vom Vorname, Teil vom Nachname. Da fällt mir ein. Ähnlich wie bei Haribo. Ne? Ja, fällt mir ein, in Chemnitz, meiner zweiten Heimat, gibt's das Tietz. Und ich habe neulich eine Reportage gesehen, das war früher auch ein jüdisches Kaufhaus. Ja, das ist das, Hermann Tietz. Nehme ich mal an. Da stellt sich mir eine ganz kurze Zwischenfrage. Irgendwie war ja sehr spannend, Stefan, was du gerade gesagt hast, in deiner zweiten Heimat. Wie viele Heimaten hast du denn? Also mindestens zwei, was wenn ist ich Heimat? Dir zweite. Na, man hat doch zwei. Kleiner in welcher Heimat? Rande. Die Frage mal anders, Stefan, in welcher Heimat lebst du denn eigentlich? Natürlich in Berlin. In deiner ersten, oder? Das meine ja. Ich doch. Hättest du jetzt gesagt in Heimat 5, dann hätten wir gewusst, dass es noch mindestens drei weitere gibt. Genau. Und dank Corona konnte ich in meinem Urlaub jetzt nicht in meine zweite Heimat. Da war ich nicht willkommen. Ja. Aber lass gibt uns dafür kurz, nicht Corona die aber lass zum uns Trost, kurz das Therapiegespräch mit Marc zu Ende führen. Genau, zum Trost muss ich noch sagen, Chemnitz hat es jetzt auch erwischt, was Corona angeht. Ja, ich möchte aber immer noch auf den Arm. René, gibt es noch irgendwelche beschwichtigenden Worte, nein, die du mir also, kannst? Die Beobachtung, die du da machst, dass irgendwie ganz viele Läden und so schließen, ganz kurz, ich mache gegenteilige Beobachtungen. Bei uns im Kiez hier machen sogar Geschäfte auf. Weil ja vorher nichts war. Ja, aber das hat alles nichts mit Corona zu tun. Aber natürlich ja. Hast du recht. Nee, Aufbau Ost. Es werden garantiert Aufbau Ost, Aufbau Südberlin. Ja, Aufbau genau. Spandau, Schöneberg, Steglitz, sehr Osten. Nee, es ist aber mit Sicherheit so, ich überlege gerade, Corona-bedingt, also mir fallen jetzt so in meinem Umfeld, doch, ich habe ein Rudis Resterampe. Nee, Connys Container zugemacht. Ja, Connys Container, Rudis Resterampe. Vor 22 Jahren öffnete das Café 7 an der Lipschitzallee in Rudow und ich habe dieses Jahr dann noch meinen 50. Geburtstag nachgefeiert. Wir erinnern uns. Und jetzt uns. Musste ich, wir erinnern uns, Gott, war das eine Sause. Jedenfalls habe ich jetzt heute erfahren, Tina steckte mir, die schließen zum Ende des Jahres. Ach echt? Die machen nach 22 Jahren zu. Aber das garantiert wegen Corona, oder? Die ja, also ohne Frage, ne? Da wird's, da hat's mit Sicherheit einige erwischt. Ne? Ja. Aber diese Kiezveränderung, wie gesagt, würde ich jetzt nicht komplett auf Corona schieben. Nee. Das war generell so eine Beobachtung. Ich wollte mal wissen, wie eure Meinung und eure Gefühle dazu sind, ob ihr das auch beobachtet habt. Geht mir genauso, wenn ich in meinen Heimatkiez zurückgehe. Ich bin aus Treptow-Köpenick. Und da hat sich auch mega viel verändert. Mhm. Ja, das erkenne ich teilweise auch nicht. Aber wieder. Wenigstens steht das Rathaus noch. Das Rathaus steht noch, das stimmt. Ja, also was ich sagen muss, ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit bin ich hier immer um die Ecke im Dorf, in Biesdorf, zum Bäcker gegangen. Und den gibt's auch nicht mehr. Also ich glaube eher in so einer Einrichtung, wenn man das darauf bezieht, das hat sich schon verändert in bestimmten Dienstleistungen, könnte ich mir vorstellen, dass die heute weniger verbreitet sind als früher. Die findet man immer seltener. Und ja, was so noch Sachen angeht, die nicht mehr da sind, kann ich einfach sagen, meine kompletten Kita und Schulen, die ich besucht habe, die gibt's heute alle nicht mehr. Ja, auch in, selbst die Schulen. In Marzahn-Hellersdorf sowieso ein Phänomen gewesen. Ne? Also Marzahn-Hellersdorf wurde gebaut mit ganz vielen, vielen Schulen und ganz, ganz vielen Kitas, weil ja, der Bezirk einfach junge Familien zu sich ziehen sollte. Das hat auch super funktioniert. Und dann kam die Zeit, wir, glaube ich, waren es nicht, Stefan, nicht unsere Generation, sondern irgendwie die dazwischen, die haben nicht mehr für Nachschub gesorgt. Und dann wurden auf einmal alle Kitas abgerissen. Also meine Schule existiert auch nicht mehr, meine Schule hier in Hellersdorf. Soll das heißen, die Leute waren zu faul zum Vögeln? Sie hatten andere Sachen zu tun. Die durften noch andere raus, Party Sachen machen und so. Nein, ich glaube, das war so die Nachwendezeit, wo sich die Bezirke verändert haben. Diese ganzen anderen Sachen, die man so macht, etc., um Geld zu verdienen, etc., das sind alles nur vorbereitende Tätigkeiten, um schlussendlich dann zu vögeln. Mach keine Ahnung, was die. Ja, man muss der Sache einfach mal ins Auge sehen. Also ich glaube, wofür denn den ganzen Stress den ganzen Tag? Gerade so diese mal vögeln kann. Diese Bezirke. Also erstmal würde ich sagen, das ist mal ein fetten Applaus wert, dass Marc hier Dinge zur Sprache bringt, wo wir nachher überlegen müssen, ob wir es rauspiepen müssen oder ob wir euch mit dieser Sprache konfrontieren können. Wir sind doch aufgeklärte Mitteleuropäer im 21. Jahrhundert. Wenn Google den Podcast analysiert, denkt er, das ist ein Tier-Podcast einfach. Also, wenn Marc immer nur von Vögeln spricht. Mit einer Sache müsst ihr klarkommen, wenn ihr den Podcast hört. Wir sind halt Berliner. Hier gibt es so Worte, die rutschen uns einfach so aus dem Mund. Aber dann müssen wir mal Berlinern. Ja, das können wir auch gern machen, habe ich kein Problem mit. Dann kann ich auch öfter Scheiße sagen. Na, dann mal los, wa? Gut, dann die nächsten 10 Minuten sind dann mal hier in Berliner Dialekt, damit ihr euch quasi. Das machen wir. So unserer Wurzel ein bisschen bewusster werde. Ja. Na, mach doch mal, komm doch mal jetzt aus dem Knick, ey. Kannst du dich in den Sinn, wir hatten einen Podcast gemacht, da mussten wir uns sogar synchronisieren. Weißt du noch damals, als wir so kann komisch mich hier dunkel dran haben erinnern. Getan? Ja. Egal. Dein kleines Lädchenthema ist, bist du geheilt? Erschöpfend oder? Behandelt. Danke. Die Tränen sind getrocknet. Ja. Die Botschaft ist angekommen. Sicherlich werdet ihr dieselben Erfahrungen mit den Kiez gemacht haben, mit eurem Kiez, wo ihr groß geworden seid. Und damit wir Marc da ein bisschen unter die Arme greifen können, quasi bei der Bewältigung dieses Themas. Nicht anfassen. Ihr braucht nichts anfassen. Ihr braucht einfach nur ein Telefon zur Hand nehmen und dort in WhatsApp reinzusprechen. Nee, wie macht man das, wenn man uns eine Sprachnachricht? Kann man uns Sprachnachrichten schicken? Und was kann man denn überhaupt? Noch nicht. Ja, was ihr genau könnt, das hören wir uns jetzt mal an. Nee, halt, wir müssen ja Berlinern. Hört mal jetzt genau zu, wa? Wir das sagen wir euch mal, wie ihr euch an uns wendet, wa? Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@juba.de und folgt uns hier fälligst bei Instagram unter podcast.iidi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. Wisst ihr Bescheid, wa? Paul. Apropos Berlinerisch und Sprache und so weiter und so fort. Ja. Jugendsprache. Ich finde, wir sind voll wild gerade. Was sind wir? Wild. Wild. Das ist 2020 auf Platz 3. Ich finde, das ist gerade total krass und besonders. Beide Schreibweisen. Wild wie wild oder wild. Das ist sowas von nicht fly, ganz ehrlich. Ja, fly, das war auch mal. Kannst du dich noch erinnern, wann fly war? Ja, kurz nach Kita. Achso, okay. Nein, und das Jugendwort des Jahres wurde gerade aktuell vom Pons Verlag gekürt, ist Lost. Oh Gott, ist das nicht schon so 2016? Irgendwie schon. Ja, warte mal, da muss ich gleich mal einen Depp machen. Ach so? Nee, wofür steht denn Lost, René? Sag doch mal. Ne, dass ich völlig verloren bin, wie das englische Wort schon an sich sagt. Ahnungslos und unsicher. Ja, richtig. Ich war auch gerade lost bei der Erklärung dieses Wortes. Und mal sehen, ob ihr Platz 2 bist. Quinch. Was war das? Warte mal. War das jetzt Platz 3 oder Platz 1? Lost war Platz 1. Ach, was machst du denn für Charts? Rückwärts? Gemischt einfach. Wie ich okay. Bock habe. Ich bin aus Berlin, weißt du? Ja, okay, dann sag mal. Uns geht es hier nicht darum, die Charts irgendwie abzuarbeiten, sondern der Aufhänger war, dass ich zu Stefan in der Reaktionssitzung gesagt habe, du pass auf, ich höre noch andere Podcasts von etwas jüngeren Leuten, nichts gegen die. Von der Konkurrenz. Du bist fly, Marc. Du bist sowas von fly. Shoutout an der Stelle mal an Gemischtes Hack, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Haben wir jetzt Werbung für Gemischtes Hack gemacht? Ja, warum auch nicht? So ein kleiner Shoutout. Möchte man einen Retweet der kann haben. Nämlich auch mal in die andere Richtung, vielleicht als Boomerang zurückkommen. Ja. Na, jedenfalls, die benutzen da sehr viele, gerade auch anglizistische Wörter. Und da habe ich bei mir selbst beobachtet, das eine oder andere, das geht nicht so gut ins Ohr. Also da weiß ich nicht sofort, was damit gemeint ist. Und ja. Dann haben Stefan und ich gesagt, na pass auf, dann gucken wir uns mal die Jugendwörter des Jahres irgendwie an, was wir davon kennen, was wir davon nicht kennen. Und ich suche vor allen Dingen mal die raus, die ich bei dem anderen Podcast gehört habe. Und vielleicht können wir zusammen erahnen, worum es sich dabei handelt. Gut, ich hole mal kurz mein Englisch weiter buchen, dann können wir loslegen. Alles klar. Genau, den dicken, wie hieß du nochmal? Das große Pondery. Aber das ist das einsprachige. Oxford. Bitte, ne? Nein, und Marc hat natürlich da ein größeres Problem, weil er ist ja noch weiter von der Jugend entfernt als ich. Geht das überhaupt, fragt ihr euch? Ja. Geht das überhaupt? Ja. Aber ja, so ist das. So, komm, okay, jetzt nochmal zurück los, zu meiner Frage. Cringe. Was Cringe? Bedeutet nochmal Cringe? Kannst du mal Kontext geben? Sag mal einen Satz mit Cringe. Ist ja voll Cringe, wie René letzte Woche in der U-Bahn mit geöffnetem Hosenschlitz erwischt wurde. Strange oder was? Genau. Schräg? Ja, aber anders. Schräg. Es soll schräg. Peinlich. Peinlich passt. Okay. Unangenehm. Das ist mir jetzt aber Cringe. Ja. Ja, gut, kann ich vorher nicht. Pass auf, machen die Mischung aus Jugendsprache und Berlinerisch. Das ist mir jetzt aber cringe. Einwandfrei, Junge. Einwandfrei. Ich glaube, ich bin ganz gut in dem Spiel. Mach mal weiter. Ich freue mich schon auf das nächste Wort. Ne, pass auf. Ich habe jetzt von den alten Jahren noch mal 3-4 Stück rausgesucht. Hier auch noch eins für uns drei von 2008. Gammelfleischparty. Kennt ihr vielleicht auch noch? Also ich kann mir zumindest was drunter ganz vorstellen. Ehrlich, das ist dann sowas wie eine Ü40-Party. Nee, Ü30 ist es schon. Ü30 schon. Ich habe diese Diskussion über diese Worte der Jugend, ja, da habe ich mal gehört von jungen Menschen, dass die sich gefragt haben, ob alte Menschen diese Charts aufstellen und sich überlegen, wie junge Menschen wohl sprechen könnten. Also ich weiß so kommt nur, es einem manchmal vor, ja. Dass ich zu Jugendwein, wenn ich eingeladen war, immer dieses Wörterbuch der Jugendsprache verschenkt habe. Ob die es dann sich durchgelesen haben, weiß ich nicht. Also ist das an jungen Menschen zu verschenken, glaube ich, ist ja. Klingt erstmal ziemlich sinnlos, ne? Naja, weil das ist die ja. Die stecken ja im Thema drin, nur die Eltern, den Eltern musst du das schenken. Ja, das können sie sich ja auch wissen, durchlesen. Damit die wissen, worüber sich die Jugend da überhaupt unterhält. Jetzt lasst mich mal irgendwie einen dieser Begriffe da irgendwie mal einwerfen. Rein. IBIMS. Und Shoutout hört man immer wieder. Ja. Shoutout. Was ist damit gemeint? Das ist doch jetzt auf den sozialen Medien so angesagt, dass irgendwelche Influencer den Namen von dir in den Mund nehmen oder von irgendjemand anders, um so ein Shoutout zu geben. Also ausgesprochen? Nein. Ausgerufen? Nee, was? Shoutout, ja, das ist hier, wer hat so gerade eben gemacht? Wörtlich übersetzt. Ich sag ja, nur genau. Gemischtes Hackfleisch. Also oder? Ja. War das richtig? Nein, nur gemischtes Hack. Gemischtes Hack, okay, sorry. Sorry, guys. Aber gut, an der Stelle habe ich schon recherchiert und es soll tatsächlich so etwas wie eine Werbung darstellen. Ja. Ach so, okay. Eine gegenseitige möglichst noch. Also ich fühle mich gerade irgendwie als der Jüngste in der Gammelfleischparty, bei mir war es eigentlich ja total gar nicht. Klar. Du sollst uns jetzt aber nicht bashen, ja? Oh, sorry. So, was ist damit gemeint, bashen? Na, bashen ist doch beleidigen. Nee, ist genau, fertig von machen. Englisch bash, schlagen. Ist wie dissen und bashen ist doch sehr ähnlich, oder? Ich glaube, das ist so ja das Gleiche. Kann auch sein. Okay, so, lass mich noch einen raushauen. Ich weiß noch, in unserer Ausbildung hat in René... Unser, nee, Stefan, in unserer, das heißt in unser. In unser. In unser Ausbildung. Nee, ohne R. Hast unser. Du da ein R gehört? In, wie schreibst du das? In unserer gemeinsamen Ausbildung damals hat René immer gejutenbergt. Gejutenbergt, oh Gott. Du hast ja wirklich, sind die Begriffe aus derselben Ecke? Weil gejutenbergt, ich wette mit dir, die Leute, die da als Zielgruppe für dieses Wort genannt werden, kennen Gutenberg nicht mal. Das kann sein. Weißt du, aus welchem Jahr? Ich sag dir, es ist Platz 3 aus dem Jahr. Muss schon eine Weile her sein, weil die Gutenbergs sind nämlich nach Amerika ausgewandert, sind aber wieder zurückgewandert. Sprichst du jetzt hier von Karl Theodor zu? Ja. Okay. Gutenbergen. Na, abkacken. Abschreiben. Gutenbergen heißt kopieren, ja. Ja, abschreiben. Kopieren, okay. Aber ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Plagiatieren. Plagiatieren. Ja, das sagt ja feine Herr, plagiatieren. Ja, ja, ich habe ein Plagiat so, erzeugen. Ich habe so ein anderes Buch, da sind die etwas hochgestocheneren Worte drin. Oh, das machen wir nächstes Mal. Ja, mein Herr. Okay. Also, ob ihr euch nun tatsächlich so ein bisschen auskennt mit Jugendsprache oder nicht, das wird sich gleich zeigen, jetzt. Weil ich habe heute gehört, den Ausdruck Red oder Arte. Ich war so Red, ich wollte so gerne Arte sein, aber ich wusste nicht, wie ich es hinkriege. Hä? Nee. Habt ihr das schon mal gehört? Arte klingt so wie Kunst irgendwie besonders? Nee. Ja, ja. Ja, ne? Arte. Das ist, ich glaube auch, man kann sich das irgendwie nur so herleiten. Also so richtig gehört habe ich das vorher noch nicht. Und Red ist vielleicht so konzentriert, oder? Nee, Red ist tatsächlich rattig irgendwie. Ach, rattig. Also offensichtlich hat das etwas mit gut und schlecht zu tun. Hättest du doch wissen müssen. Jetzt passt mal auf, ihr Mäuse. Also nochmal, ich bin so Red. Red oder Arte. Ach so. Also offensichtlich schlecht oder gut. Ach so. Aber eine offensichtlich irgendwie eine besondere Art von gut und schlecht. Und ich weiß wann war das so aktuell? Ich dachte, ich frage, das war heute. Ach, heute? Ich hab's heute gehört. Ey, ja. Die Jugend wird sich gerade ein ablachen. Gammelfleischparty-Mitglieder unterhalten sich über ihre Sprache und verstehen kein Wort davon. Genau. Ja, da stellt sich doch die Frage. Wir sind einfach zu alt. Erstens, haben wir da ein Problem? Und wenn ja, auf welcher Seite? Wir hätten das Ganze gegenchecken können, weil René hat ja die Bude voller Kinder in dem Fall. Ja, und ganz ehrlich, meine Theorie ist immer noch, Pons will einfach ein bisschen Geld verdienen und dann macht man so ein Buch, wo man ein paar Begriffe, die man als 60-Jähriger gehört hat, nimmt. Mit seinem Wörterbuch ins Englische übersetzt und dann sagt, so redet die Jugend. So funktioniert es. Ja, nein, das, die Worte sind ja in langer Abstimmung entschieden worden. Aber wer stimmt denn da bitte ab? Das ist das Internet. Die Jugend über Brief oder was? Weiß ich nicht. Das wird jedes Jahr abgestimmt. Einsendeschluss. Ja, aber das sind doch Sachverständige irgendwie. Es geht darum, wie oft werden bestimmte Begriffe in sozialen, überhaupt in den Medien genannt. Danach geht es. Ja. Und ist eine Fachjury, die diese Sachen statistisch auswertet und dann noch ein bisschen ihr eigenes Gusto irgendwie damit reinbringt. Also von repräsentativ, glaube ich, kann da nicht die Rede sein. Ich würde sagen, unser Witzbattle nachher ist lustiger als die Begriffe. Na, das kann ich nur hoffen. Genau. Dann ein letzter Begriff bitte noch, über den wir sprechen müssen. Random. Ja, das ist aber, random, das muss ich sagen, ist wirklich ein Standardbegriff. Und zwar? Das heißt zufällig. Ja. Das daher, wenn du sagen würdest, da kommt so ein random Typ an, meinst du damit, da kommt irgendein Typ an, genau. Okay, ich hatte mich nur etwas gewundert, weil die hatten im Podcast irgendwie gesprochen etc. Und so gefühlt in jedem dritten, vierten Satz war auf einmal der Begriff random drin. Und ich dachte, boah, das wird echt ganz schön inflationär eingesetzt. Kann es wirklich nur zufällig heißen? Ach, du hast den Begriff dort rausgezogen? Ja. Die Begriffe? Ah, sehr gut. Genau, ich rede mit euch darüber, damit ich den anderen Podcast verstehe. Ja, aber das ist ja mal also besser als dieses Pons-Wörterbuch, mal wirklich aus der Sprache gezogen. Also dieses Random, ich benutze es halt auch nicht häufig, aber doch schon das ein oder andere Mal. Mhm. Alles klar. Es klingt respectable. Ja. Alles klar. Das soll's von meiner Seite aus mit diesen Begriffen aus dieser seltsame Sprache gewesen sein. Offensichtlich gibt es immer wieder einen Generationenkonflikt. Man wächst auf und sagt sich, boah, irgendwie meine Eltern verstehen mich irgendwie nicht. Wenn ich mal groß bin, ich werde mit der Jugend überhaupt kein Problem haben. Ich habe immer das Ohr am Puls der Zeit und werde immer mitkommen. Und jetzt bist du 50 geworden und stellst fest, Die quatschen da eine Sprache, das ist ja unglaublich, das ist ja kaum noch Deutsch. Wahnsinnig viele Anglizismen da drin, das ist auch wahnsinnig inflationär. Ja. Und Satzbau, so künstliche Wortschöpfungen, mit denen man kaum noch was anfangen kann. Aber gut, kann. Da muss ich sagen, das ist dann wirklich, das ist dann Sprache aus der Realität genommen und die ist dann immer so. Vielleicht schließen wir das Thema ab mit einem Shoutout an Gemischtes Hack. Für euch zur Info. Ja, nochmal. Wir verstehen euch teilweise. Wir uns und, hoffentlich auch. Marc, du halt mal da weiter die Ohren auf. Wir können gerne auf hier weiter für Aufklärung sorgen. Wir sind nämlich die Brücke zwischen den jungen Menschen und den alten Menschen. Wir sind die Connection, die Bridge zwischen Young and Old. Ja. Genau, wenn ihr euch fragt, who done it? Wie? Wer hat dafür gesorgt, dass da Verständnis reinkommt? Wenn du diesen Podcast, wenn du diesen anderen Podcast so oft hörst, Marc, dann wirst du irgendwann mit Basecap sitzen, da hinten gedreht und dann wirst du nur noch in dieser Jugendsprache, die dir sehr stehen würde, sprechen. Ja. Na, Digga? Na, gut. Gut. Gut, alles klar. Also. Switch mal das Mindset. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen weiterkommen. Ansonsten krieg ich hier noch Die Glock, die rannt hier ganz schön down, ne? Genau. Bitte? René hatte Marc hatte ja vorhin schon was von Tränchen verdrücken erzählt, von seinem Lädchen. Jetzt musst du ganz stark sein, Marc. Ich glaube, es ist soweit. Ja, es ist soweit, weil es sind nur noch 12 Tage. Dann macht er endlich zu. Endlich. Tut mir leid, dass ich das so ein bisschen sarkastisch sage. Ich habe wenig Bezug dazu. Ich freue mich auf den neuen Flughafen Berlin-Brandenburg BER. Ja, aber Stefan, du musst ja nicht gleich einen Hass umschlagen bei dir. Nein, mache ich ja gar nicht. Ich kann das verstehen, weil wenn Leute da mit Herzblut verbunden sind und Marc kommt ja aus der BRD, du bist in der BRD groß geworden. BRD. Es ist politisch korrekt. BRD jetzt, heißt das. Wir trennen das nochmal ganz kurz zwischen Wessis und Ossis. Es ist moralisch verwerflich. Genau. Und da hat er natürlich... Stefan, nochmal der Hinweis, der Mauerfall ist jetzt wirklich schon über 30 Jahre her. Ja, ne, das stimmt. Und das, wir dürfen den Wessi hier nicht mobben. Nein. Und wenn, ist doch egal. Also, nein, der Flughafen Tegel schließt am 8. November. Wir wollen heute auch nicht großartig darüber reden. Wir wollen euch nur ein bisschen teasern, damit ihr das nicht verpasst. Und im nächsten Podcast, Jugendsprache, ne? Wir teasern, genau. Wir wollen im nächsten Podcast natürlich ausführlich darüber reden, weil wir warten ja schon seit ein paar Tagen auf die Eröffnung des Flughafens. Und jetzt ist es endlich soweit. Nach jetzigem Stand muss man ja sagen, es kann ja noch ein Erdbeben kommen, irgendeine Naturkatastrophe, irgendein Virus, der das vielleicht verhindert, aber... Die werden das Ding durchziehen auf Biegen und Brechen, weil man will sich nicht nachsagen lassen, dass es 100 Jahre gedauert hat, diesen Flughafen zu eröffnen. Ja. Also, am 31. Oktober 2020 eröffnet der Flughafen BER oder Willy Brandt. Heißt er so? Und es schließt der Flughafen Otto Lilienthal, Flughafen Berlin-Tegel, TXL, am 8.11., eine Woche später. Und ihr wisst ja, habt ihr heute in meinem Status gesehen, ich habe heute mich schon persönlich von TXL verabschiedet. Ich habe heute nochmal meinen Urlaub genutzt, bin mal nach Tegel gefahren, habe nochmal eine Tour mit dem TXL-Bus gemacht. Dank Corona war der auch nicht sehr voll. Anscheinend fliegen im Moment wirklich nicht viele. Man darf ja auch nirgendwo hinfliegen so richtig, weiß ja nicht wohin. Und habe nochmal ein paar Fotos gemacht, nochmal durchs Terminal gelaufen, nochmal Tschüss gesagt, Keule. Aber bei dir entwickeln sich da nicht so nostalgische Gefühle? Nein, weil ich habe nochmal überlegt, ich glaube, ich war zweimal in meinem Leben am Flughafen Tegel. Echt? Inklusive heute. Also, ich muss sagen, für mich geht damit eine Ära zu Ende. Wir hatten es mal in einem anderen Podcast ausgerechnet, wie oft ich von diesem Flughafen geflogen bin. Aber ich kann es verschmerzen. Die Zeit ist halt vorbei. Es gibt ja einen Ersatz. Es gibt eine Alternative. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Alternative sein wird, aber ja. Nein, man muss auch einmal, irgendwann ist mal ein Kapitel abgeschlossen, dann fängt ein neues an und wir werden sehen, was dieses neue Kapitel bringt. Das ist wie mit den Lädchen. Das ist wie mit den Lädchen. Die Zeiten ändern sich, im Laufe des Lebens ändern sich auch die Freundschaften. Man hat lernt neue Leute kennen. Und genauso ist es auch mit dem Flughafen. Ich sehe das nicht ein. Marc wird nie wieder fliegen. Das mit den alten Freunden sehe ich nicht ein, ja, dass die auf einmal weggehen. Such dir neue Freunde und sie so muss, ganz genau. Das sehe ich erst recht nicht ein. Nein, also wie gesagt, natürlich hat der Flughafen Tegel, wir haben ja damals schon, wo Tempelhof zugemacht hat. Tegel. Kann bitte Marc sein Mikrofon runterdrehen? Nein. Tegel hat eine lange Geschichte und auch natürlich Tegel in Berlin, da hängt viel Historie dran. Wollen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber natürlich verbinden viele was mit dem Flughafen Tegel. Und der wird ja auch nicht verschwinden. Ist ja ein Denkmal. Aber dazu kommen wir, glaube ich, ausführlich in der nächsten Folge. Oder möchte Marc noch ein Statement abgeben? Tegel. Ich fürchte, zu mehr reicht's heute nicht. Und übrigens, René, du als Südberliner, für dich ändern sich ja die Fahrwege und das wird doch gar nicht so schlimm sein, zum neuen Flughafen zu kommen. Wieso ist der neue Fahrtweg? Der alte war gewesen bis nach Brandenburger Tor und vom Brandenburger Tor mit der U55. Ah, Quatsch. Zum Hauptbahnhof und dann mit dem TXL. Nein, da wäre ich jetzt nach Hauptbahnhof gelandet. Stimmt, ich weiß gar nicht. Nach Tegel fährst du mit der U7 bis Jungfernheide und dann mit dem Bus. Das ist auch schon eine Weile her. Also meine Lieblingsstrecke ist immer X9. Vom Alexanderplatz mit dem TXLer Richtung Brandenburger Tor, aus Brandenburger Tor zu und dann kurz vorm Brandenburger Tor biegt er rechts ab und man kann dem Brandenburger Tor nochmal Tschüss sagen. Ja. Und bei der Ankunft war es immer genau andersrum. Nein, und du kannst ja jetzt bei dir, brauchst ja nur, ich glaube, Lichterfelde und dann Regionalverkehr. Und dann bist du ja ruckzuck da. Und das Schöne ist, also das verstehe ich halt auch nicht. Man fährt direkt ins Terminal mit der Bahn. Also was Besseres geht's doch gar nicht. Wenn es das richtige Terminal ist. Ja. Es gibt ja mehrere Terminals. Das stimmt. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Ja, genau. Na? Und um die getrübte Stimmung bei Marc jetzt ein bisschen aufzulockern, legen wir mit dem Witzbattle los, oder? Ja. Das Finale dieser Folge. Folge 44. Witzbattle. Ich freue mich drauf. Ich habe coole Witze heute. Und ich sehe, René holt auch schon sein Witzbuch raus. Ja. Er lächelt verschmitzt. Ja, er hat sich ja in der Sendung vorbereitet. Ich habe mein Witzbuch auch geöffnet. Dein Witzbuch? Genau. Hä? Mein unerschöpfliches Füllhorn an Superknallern aus dem Hause Fips Asmussen ist wieder weit geöffnet. Wunderbärchen. Dann würde ich doch mal glatt sagen, Friede, Freude und Eierkuchen, Folge 44 vom Witzbattle startet jetzt mit Marc. Vielen Dank. Ein Kannibale läuft mit einem Skelett unter dem Arm durch die Wüste. Da trifft er einen anderen. Der fragt ihn, was machst du denn mit dem Skelett unter dem Arm? Oh, ich gebe hier nur mein Leergut ab. Okay. Ja, gut. Was ist der Unterschied zwischen deiner Mutter und einem Burger? Der Burger. Bitte? Müssen wir das rauspiepen oder auf den Podcast auf explicit setzen? Den müssen wir wohl rauspiepen. Es kann ja wohl nicht wahr. René, also. Ich glaube, da kommt jetzt. Also wegen mir? Lass das drin. Nein, ja, ist mir klar. Ist du halt sprichst ja auch Witz? Die ganze Zeit von Vögeln. Also wirklich, Marc. Ihr habt es ja. Warum nicht? Gut, dann kommt jetzt. Ich möchte den korrigieren. Mein Witz. Der häufigste Grund für Waldbrände? Wälder. Okay. Gut. Ja, René hat sich vorgedrängelt. Okay. Schatz, meinst du, ich soll dem Ober sagen, dass die Suppe kalt ist? Das ist Gazpacho. Meinetwegen, soll ich Gazpacho sagen, dass sie so bekalt ist? Ja, genau. Ich schätze, ich erzähle jetzt mal einen Witz. Sie haben sich in der Tür geirrt, sagt der Gynäkologe zu dem Besucher. Ich bin Spezialist für Frauenleiden, deswegen komme ich ja zu Ihnen, erwidert der Mann. Ich leide sehr unter meiner Frau. Das damit geht's grinst auch weiter René, zu. Lacht René. Sich eins. Der lacht wegen was ganz anderem. Der sucht immer noch Live-Witze raus. Ich sag's auch. Na, René, na? Achso, bin ich dran. Okay. Jetzt habe ich ihn fast vergessen. Wo war? Achso, ja. Ich bin neulich aus dem Töpferkurs geflogen. Ich habe mich im Ton vergriffen. Danke, Stefan. Der ist ja schon noch alt. Es ist ja auf höchstem Niveau heute. Ich bin heute nur auf Korrekturwitzen unterwegs. Ja. Also entspann dich mal, ist der Sprengmeister unter den guten Ratschlägen. Der Sprengmeister. Ich habe auch noch einen niveauvollen Witz, eine Frage. Was heißt Fernsehverbot auf Russisch? Netflix. Ja. Boah. Nee, komm, du darfst auch noch einen Ersatzwitz. Also, hab keinen. Der war mir. Ich hab ja nur drei. Boah. Komm, Marc, du musst also es jetzt. Du kriegst mal eine richtige Hausaufgabe von mir, Stefan. Da musst du mal einen nachlegen. Okay, mein letzter. Oma, hast du meine Pillen gesehen? Da steht LSD drauf. Junge, vergiss deine Pillen. Hast du den Drachen in unserer Küche gesehen? Boah. Die Oma auf LSD. Die böse, böse Oma. Hier, Anruf bei der Polizei, 110, ne? Hallo, bin ich da bei der Polizei? Nein, wir sind bei der Polizei. Sie haben hier nur angerufen. Ja, sehr gut. Der gefällt mir nur wieder. Ja. Okay, pass auf, jetzt mache ich alles wieder gut, ja, was bis jetzt war. Ein Airbus landet. Der Pilot steigt in die Bremsen und bringt das Flugzeug gerade noch vor dem Ende der Runway zum Stehen. Sagt er zum Co-Piloten: So eine kurze Landebahn ist mir noch nie untergekommen. Der Co-Pilot schaut links und rechts aus den Cockpitfenstern und meint: Naja, dafür ist sie mindestens 4 Kilometer breit. Schönes Ding. Ja. Stefan, geht in Ordnung. Rehabilitiert. Du brauchst keinen Euro ins Schwein zu stecken. Sehr gut. Dann ist noch einen hinterher, Marc. Nö. Was ist mit du dir hast los? Mir verboten, das habe ich schriftlich, 12-fache Auswertigung, dass ich hier so viele Witze erzähle. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, Stefan. Aber du darfst gerne noch einen. Ja, ich bring noch einen. Na, hau raus. Die meisten Gitarren haben 6 Saiten. Vorn, hinten, rechts, links, oben, unten. Ja gut, ist ein Musikerwitz. Junges Fräulein, immer wenn ich Sie so lachen sehe, denke ich mir, kommen Sie mich doch mal besuchen. Na, Sie sind mir ja vielleicht ein Casanova. Nö, Zahnarzt. Oh. Ich glaube, wir sollten Schluss machen für heute. Besser ist. Die Leute haben sich genug prächtig amüsiert. Ja, also die Witze. Ich hab nur einen. Na gut. Einen. Okay. Wenn ich Asyl brauche. Ich habe schon fast Angst davor. Wenn ich Asyl brauche, dann gehe ich zu Hermes. Die liefern nicht aus. Die armen Leute von Hermes. Da muss ich mich jetzt mal ganz strikt von distanzieren. Ja. Da gibt es doch aber so einen ähnlichen Witz irgendwie in der DDR neulich. Damals, da hieß es doch irgendwie, ja, hier sind im Grenzgebiet, können Sie sich mal bitte ausweisen. Ach, kann man das jetzt auch selber? Ja, auch nicht schlecht. Ja. Auch wenn der nicht der Realität entspricht, weil ins Grenzgebiet kann man als DDR-Bürger nicht. Also wussten die im Westen ja nicht. Kurzer Disclaimer nochmal. Wir wussten ja nichts. Ich glaube, wir müssen es euch nicht erklären, aber Witze sind immer nur dann lustig, wenn sie sich über irgendwas lustig machen. Ja, also diese Witze spiegeln nicht unsere Meinung dar, sondern sind einfach nur humoristische Einlagen. Ja. Schön. Ja, wo muss man das stehen lassen? Ja. Das Wort zum Sonntag. Genau, da kannst du ein Echo, so ein Hall noch hinterlegen hinter deine Worte vielleicht, dann ist es so. Wie so ein Gebet, weißt du? Damit es mehr in der Raum Kirche hat. Ja, genau. Mach das, Stefan. Du musst wissen, wie diese Gerätschaften funktionieren. Ja. Du solltest jede Funktion mal ausprobieren, egal wie nutzlos sie ist. Definitiv, Marc. Da sprechen wir doch aus Erfahrung. Ihr habt in dem Zusammenhang eine ganz lustige Sache heute in einem Video gesehen, als ich mich mit den Sägezähnen auseinandergesetzt habe. Und zwar gibt es eine Firma, die heißt Reverb. Reverb bedeutet Hall. Ja. Und der Typ, der hat über diese Soundkurven halt gesprochen und sowas. Und sein Name war Justin Delay von der Firma Reverb. Justin Delay. Cool. Hello, my name is Justin Delay from Reverb. So fing das Ganze an, ne? Also Delay, für die, die es nicht wissen, ist auch so eine Art, also ist ein Echo, ganz klar, ja, ist ein Echo. Also fühlt sich wie ein Echo an oder hört sich wie ein Echo an. Red doch mal Deutsch. War sehr lustig gewesen. Gut, ich würde sagen, die Gammelfleisch-Party ist over. Ja, volle Kraft voraus. Führt erste. Genau, bis in 2 Wochen, bis wir uns wieder hören, heißt die Parole volle Kraft voraus. Genau. Leute, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder, egal ob es Lockdown gibt oder nicht. In 2 Wochen könnt ihr uns auf jeden Fall wieder hören. Bleibt an den Apparaten, haltet nach uns Ausschau. Ja. Die Sache mit der Werbung haben wir euch auch schon gesagt. Dass mein Name irgendwo in Leuchtbuchstaben gibt. Und wenn nicht, ist egal. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, was wir in 2 Wochen wieder zu berichten haben werden. Danke, Marc, dass du dabei warst. Danke, René, dass du auch wieder die Zeit gefunden hast. Ja, sehr gern. Dass das Internet danke, durchgehalten Stefan. Hat. Mal einen kurzen Applaus. Ja. Für dein Internet, genau. Mein Internet. Es kommt halt noch ein Applaus, Fabi. Ja, und noch ein Applaus. Nee, da kommt das reich. Nicht übertreiben, sonst ist es gleich wieder weg. Wir müssen dann Schluss machen, ne? Ja. Nicht übertreiben. Und denk dran an die BR-Eröffnung. Und dann sehen wir uns hören uns in 2 Wochen wieder. Das machen wir. Sinne, bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Ja, Aufnahmebegel ist wunderbar. Zappelt im Normalfall so bis minus 12. Wenn ich über mich hinauswachse, dann vielleicht bis minus 6, aber da scheint keine Gefahr zu sein. Nö, es sei denn, ihr redet mich in Rage. Hallo? Hallo? Ja, jetzt ist gut. So, ich bin jetzt auch da. Warte mal, ich muss mal den Nippel noch hier reinstecken, damit ich euch auch höre. René hat jetzt die ganze Familie in der Kammer eingesperrt, wo kein Internet ist. Wahrscheinlich. So, wir haben 3 Stunden für uns. 3 Stunden? Echt? Und dann? Ja, alle 3 Stunden braucht man Wasser. Ach so. Und René sollte unbedingt, bevor der 2. Lockdown kommt, nochmal zum Friseur gehen. Was? Nee. Echt? Ist schon wieder soweit? Nee, ist schon rauswachsen lassen. Er sieht vorne schon so ein bisschen viel aus. Bis man den Pony irgendwie hinten mit in den Pferdeschwanz mit reinstecken kann. Okay. Irgendjemand hat gerade am Mikrofon gekratzt. Nicke, nicke. Oh, Stefan mit seiner Nase. Mit der Nase. Ich mache mit meiner Nase auch am Mikrofon. Komm, dann machen wir beide so ein Nasending jetzt hier. Wenn wir. Hört man das in der Spur? Aber total. Es war mein Bart, der so kratzt. Hat mir extra nicht rasiert. Das nennst du ein Bart. Ein Milchbart. Hallo? Nee, guck mal dich an. Ein Spund. Er muss jetzt aber einen Ersatzschinn kaufen, weil Vanessa den nicht mittrinkt. Mag sie nicht. Schmeckt ihr zu Seife? Schmeckt ihr die? Sie hat echt das Fitfit-Wasser probiert und es hat besser geschmeckt. Da kommt immer, beim Sprechen kommt dann immer eine halbe Stunde noch nach dem Getränk Seifenblasen aus ihr raus. Ja. Genau. Leute. Zack, die Bohne. Den ersten Witz musst du piepen. Ist dir das peinlich? Hallo? Nee, der ist einfach niveaulos. Der sollte dem ganzen Podcast peinlich sein. Der hast du doch gesagt. Ja, entschuldige, dass ich ihn lustig fand. Ich schalte jetzt mein Band in 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, stopp. Ah, ich habe schon gestoppt jetzt. Ich bin letzter. Ich habe auch gestoppt. Tschüss. Letzter. Da, jetzt. Stopp. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.